Fußnote. Es lohnt sich, bei manchen metaphorischen Begrifflichkeiten einmal genauer hinzuschauen. Entfalten deutet an, dass alles schon in uns ist und wir es nur finden, ausbreiten und zeigen müssen. Das hätte Joseph Campbell gefallen. Mehr zu unserer Erschöpfung angesichts all dieser Ansprüche an das Selbst in Kapitel 11. Ende der Fußnote. Die Ursachen hierfür sind vielfältig und vor allem auch ökonomischer Natur. Folglich akkumulieren wir in unserem Konsumentenkapitalismus alles Mögliche, um uns bestenfalls erfolgreich selbst zu verwirklichen. Geld, Bildung, Kompetenzen, Netzwerke, Gesundheit, psychische Balance. Analog dazu wächst die Sehnsucht nach dem übergeordneten Wert einer vermeintlichen Authentizität als möglichst vollkommener Übereinstimmung von kommunizierten Werten und eigener Biografie. Zu diesem Zweck üben wir uns in ambitionierter Introspektion und transparenten Architekturen der Wahl, Berufswahl, Partnerwahl, Sachbuchwahl und so weiter. Diskutieren also Kriterien und Hierarchien für Entschlüsse, wie zum Beispiel das optimale sich Binden an einen idealen Partner oder eine Partnerin. Fußnote. Die Soziologin Eva Ilus hat diese Mechanismen empirisch für unsere romantischen Programme nachgewiesen, unter anderem in »Warum Liebe wehtut«, eine soziologische Erklärung. Siehe dazu Kapitel 9. Ende der Fußnote. In den omnipräsenten digitalen Vergleichstechnologien der sozialen Netzwerke kann sich das Subjekt seiner erfolgreichen Selbstverwirklichung widmen, sie vor anderen aufführen und zur performativen Selbstverwirklichung veredeln, wie Reckwitz es nennt. Fußnote. Mehr zum digitalen Selbst in Kapitel 5.